WDR 5. Erlebte Geschichten. Manfred Stolpe, in Stettin geboren, ist gerade 80 Jahre alt geworden. Er war Ministerpräsident von Brandenburg und Bundesverkehrsminister. Stolpe, studierter Jurist, war von 1959 bis 1989 leitender Angestellter der evangelischen Kirche in der DDR. Im Interesse der Kirchenmitglieder und Systemgegner, wie er sagt, kooperierte er mit dem Ministerium für Staatssicherheit. Kritiker bestreiten das und werfen ihm vor, von der Staatssicherheit über 20 Jahre lang als wichtiger, inoffizieller Mitarbeiter in der evangelischen Kirche der DDR geführt worden zu sein. Die Diskussion darüber beschäftigte noch lange nach der Wende die Gerichte. Noch während seiner Amtszeit als Verkehrsminister erkrankte Manfred Stolpe an Krebs. Mit seiner ebenfalls an Krebs leidenden Frau Ingrid lebt Stolpe heute in einem Seniorenstift in Potsdam. Mein Name ist Manfred Stolpe. Ich bin im 80. Lebensjahr, bin in Stettin geboren. Schöne Teile meiner Kindheit waren in Ostpommern. Dann wurden wir vertrieben, haben in Greifswald gelebt. Zum Jurastudium habe ich mich entschieden, weil mein bester Schulfreund einen Juristen hatte als Vater. Und der war nach meinem Eindruck exzellent, wusste auf alle Fragen geduldig zu antworten und war dann bei der Kirche Jurist. Das Bild hatte ich schon während der Schulzeit. Ich bin dann trotzdem während des Studiums darauf aus gewesen, Anwalt in Zivilrechtsfragen oder auch Richter im Familienrecht zu werden. Ich habe das Jurastudium mit Überzeugung gemacht in Jena mit dem Ziel, auch ein bisschen zu vermitteln, schwierige Fälle gerade auch im Zivilrecht behandeln zu können. Aber es war dann so, dass eine kleine Gruppe in unserem Studienjahr, 6 Leute, wir waren nicht Mitglied der SED, und waren immer unter dem Verdacht, dass wir eigentlich die Opposition aufbauen wollten. Und dann war die Universität und die Berufslenkung, das war ja alles staatlich, insbesondere von der SED gesteuert, war aber der Meinung, dass Leute, die Jura studierten und nicht in die SED eingetreten sind, nicht eingesetzt werden können in vergleichbaren Aufgaben. Wir waren in unserem Studienjahr 6, die alle nicht vermittelt worden in einen Beruf. Das war zu dem Zeitpunkt, wo meine Mutter, sie war stark kirchlich gebunden, sie sprach mit den Juristen in der Kirchenleitung Greifswald und die haben mich dann richtig umworben. Das war im Jahr 1959, also einem spannenden Jahr in der DDR. Man hatte den Eindruck, das geht nicht mehr so ganz lange gut. Wir haben beobachten können, wie viele Tausende jeden Monat das Land verließen. Zudem gab es immer Reibereien einzelner oder auch gerade der Institution Kirche mit dem Staat. Es war in der Tat so, ich fürchtete die nicht und war mitten im Leben groß geworden. Ich hatte also keine Ängste, denen gegenüber war eigentlich nie auf den Gedanken gekommen, dass man mal verhaftet werden könnte. Ich bin also fröhlich, jung und zielstrebig den Fällen nachgegangen. Das war Zurücksetzung von Christen im Beruf. Das war weit verbreitet leider die Verhinderung der Abiturklassen für junge Christen. Und das waren dann mehr und mehr auch Haftfälle. Menschen, die eingesperrt waren, die raus wollten aus der DDR. Ich habe auch nie den Gedanken gehabt, wegzugehen. Da hätte ich mit meiner Mutter brechen müssen. Denn meine Mutter war der Auffassung, wir sind hier hergestellt in das Land. Und wenn wir auch noch weglaufen und andere auch mit gleicher Einstellung weglaufen, was wird dann aus dem Land werden? Habe dann meine Frau kennengelernt im Jahr 59, die sehr liebäugelte mit Bekannten in München. Und das wäre fast zu einem Zerbrechen der Beziehung gekommen, weil sie eigentlich lieber nach München wollte, als in der DDR zu bleiben. Ich bin ihr heute noch dankbar, dass sie bei mir geblieben ist. Hat sich bewährt über 55 Jahre. Und ich war der Meinung, ich habe hier meine Aufgabe, man muss sich kümmern. Und mehr stellt sich auch heraus, dass in der Tat Kirchenjuristen weit über die Mitglieder der Kirche hinaus angesprochen wurden und um Hilfe gebeten wurden. Also man hatte eine humanitäre Aufgabe im Sommer 1961. Es war also eine Zeit, wo richtig eine Massenflucht im Gange war und man damit rechnen musste, dass abgesperrt wurde. In der Nacht zum 13. August rollten an meiner Wohnung die ganze Nacht Panzer vorbei. Und ich hatte richtig die Sorge, dass Krieg ausbricht, dass jetzt versucht wird, Berlin-West gewaltsam einzunehmen. Das wäre ja eine denkbare Variante gewesen und vielleicht sogar Ulbricht die Liebste gewesen. Man übernimmt Berlin-West. Insofern lag das in der Luft, dass Krieg Gefahr war. Ich muss Ihnen sagen, als dann am frühen Morgen um 5 Uhr über die Westsender, die man ja problemlos hören konnte, noch nichts berichtet wurde, aber die Ostsender sagten, wir haben einen antifaschistischen Schutzwall errichtet, wir haben den Frieden gerettet und es ist jetzt nicht mehr möglich, ungehindert nach West-Berlin einzureisen. Da war noch keine Mauer gebaut, da waren Stacheldrahtrollen gezogen. Und an den Stacheldrahtrollen auf der Ostseite waren Polizisten aufgestellt, die aber sich sehr zurückhalten. Und in dieser Situation sprangen immer wieder Leute über den Stacheldrahtrolle hinweg, weil sie das Gefühl hatten, es ist die letzte Chance, die wir haben. Die Rolle war nicht sehr hoch und es hat sich auch niemand gehindert daran. Das war der erste Tag. Am nächsten Morgen kam man gar nicht mehr so weit ran, da hatten die Sperre schon vorverlegt und es war sozusagen abgeschlossen. 2 Wochen später stand die Mauer komplett. Walter Ulbricht war verbohrt zum Beispiel gegen Preußen. Und dann kam noch dazu, dass es im Jahr 1968 den Prager Frühling gab und in der DDR-Spitze große Sorge bestand, dass dieser Bacillus Dubček übergreifen würde auf die DDR. Und die Parole hieß in der Spitze um Ulbricht herum, niemals nachgeben. Wir haben ja unter Walter Ulbricht erlebt, dass die Preußenschlösser in Berlin und Potsdam abgerissen wurden. Das hätte Honecker nie gemacht. Honecker hat ja sogar versucht, das preußische Erbe nutzbar für sich zu machen. Das fiel dem Saarländer auch wohl leichter als dem Sachsen Ulbricht. Und hat dann dafür gesorgt, dass das Reiterstandbild Friedrichs des Großen wieder nach Berlin kam. Und war auch sonst flexibel in den verschiedensten Fragen, die man ihm vortragen konnte. Ich habe ihn geschätzt. Ich habe nicht zu den Leuten gehört, die ihn unterschätzt haben, weil ich mehrfach Gelegenheit hatte, mit ihm zu reden. Und er hatte natürlich in seinem Auftreten nicht die große Diplomatenschule hinter sich oder Politikerausbildung. Aber er war eigentlich eine ehrliche Haut, man wusste, woran man bei ihm war und da hat er uns auch durch meine Bemühungen ein paar Projekte zugestanden, die gar nicht so ohne weiteres zu erwarten waren. Zum Beispiel die Übergabe des Augustinerklosters in Erfurt und Lichtenberg. Unser Ziel und alle Bischöfe stimmten darin überein. Alle evangelischen Bischöfe. Unser Ziel war, wir sind für die Menschen da. Wir wollen keine Kirche sein, die sich hinter geschlossenen Mauern versammelt. Wir wollen auch keine Kirche sein, die überwintern will und hoffen darauf, dass die DDR möglichst kurzfristig zusammenbringt, sondern wir wollen den Menschen Erleichterung vermitteln. Wir sind also sozusagen eine Instanz, die versucht, diesem System ein menschlicheres Antlitz zu geben. Mir war von Anfang an klar, dass es keine geraden Wege gibt. Um schwierige Fälle zu klären, Menschen zu helfen, aus der Haft herauszukommen oder auch verzweifelte Menschen die Übersiedlung in den Westen zu vermitteln, musste man auch mit der Staatssicherheit reden. Ich habe das geführt und über Jahre solche Gespräche mit unterschiedlichen Themen. Letzten Endes immer irgendwie ein bisschen Freiraum und Arbeitsmöglichkeit für die Kirchen, aber auch vor allem Hilfe für Menschen in Not. Und ich war wichtig für die als Gesprächspartner. Sie machten Meldungen an die Spitze, denn bis hin zu weiteren Staatsfunktionären waren sich alle im Klaren darüber, das ist der Mann der Kirche, das ist nicht unser Mitarbeiter. Im Jahr 1978 wurde mir dann die Verdienstmedaille der DDR übertragen. Ja, das war für mich eine Entscheidung von Sekunden. Wenn ich das jetzt nicht annehme, wird das vermutlich verstanden als eine Brüskierung der DDR, als eine Missachtung ihrer Handlungsweisen und all das, was man aufgebaut hat an Gesprächskontakten, könnte gefährdet sein. Ich habe das nicht als Ruhmesblatt empfunden. Ich habe das ganz diskret behandelt und beiseite gelegt und als einen Vorgang, der nach meiner Einschätzung unvermeidbar war, um die Gesprächsatmosphäre zu erhalten, der aber in keiner Weise erstrebenswert gewesen wäre. Wir hatten ja immer wieder Hoffnung in der DDR, dass sich etwas ändern würde. Das erste große Signal der Hoffnung war 1975 die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Helsinki, wo alle Staaten, auch die DDR, unterschrieben haben, die Achtung der Menschenrechte und die Persönlichkeitsrechte, die Freiheitsrechte für den Einzelnen. Man hatte ein Dokument in der Hand, das die Staats- und Parteispitze der DDR ja mit unterschrieben hat. Als dann Gorbatschow 1985 kam und Glasnost und Perestroika, was heißt Offenheit und Reformen, verkündete, da brach diese Erwartung noch stärker durch, aber auch die Enttäuschung bei den Leuten, die eine schnelle Veränderung wollten, das heißt im Klartext, die Ausreisebemühungen wurden größer. Die Leute versuchten zu fliehen. Es gab Vorgänge in Prag, in Warschau, aber auch in der ständigen Vertretung in Ostberlin, wo Leute sich Einlass verschafften und hofften, auf diese Weise schnell aus der DDR herauszukommen. Das war Mitte des Jahres 1989 sehr, sehr eklatant. Die DDR muss sich ändern. Das war die Erwartungshaltung, auch von mir, im Herbst 1989. Dann kam der spannende Punkt, es gab eine Begegnung, uns mal mit dem regierenden Bürgermeister Walter Momba unterhalten können. Und Momba wartete, wie wir eigentlich auch, wann kommt die Botschaft, dass die Mauer aufgemacht wird. Und das war dann der 9. November. Und Momba trat vor die Berliner Abendschau und sagte, jetzt ist er der glücklichste Tag unseres Lebens, wir können wieder zusammenkommen. Das haben die Leute geglaubt. Und dann hat Momba nochmal nachgesetzt, eine Stunde später, und hat gesagt, ihr könnt alle kommen, wir empfangen euch gerne, aber lasst bitte eure Trabis zu Hause. Und dann kam der Sturm auf die Mauer. Ich hatte offen gestanden Angst, dass irgendeiner schießt und dann alles wieder zusammenbricht, wie ich das ja 1953 dann auch erlebt habe und beobachten konnte in Ungarn und in Tschechoslowakei. Und das war ein Wunder, dass die Kommandeure der Grenzübergangsstellen, ohne dass sie einen Befehl bekommen haben, das war es für den nächsten Tag geplant, nicht geschossen haben. Als dann die Mauer geöffnet wurde, die Menschen frei reisen konnten, da war für mich die Frage, wie bekommen wir jetzt relativ schnell Stabilität in die DDR hinein und wie kann man dazu beitragen, dass es eine gute Entwicklung in der DDR gibt. Ich bin im November dann aufmerksam geworden, dass der Gedanke von einer Konföderation ausgesprochen wurde, auch von Helmut Kohl übernommen wurde und habe das sofort unterstützt. Und als am 18. März deutlich wurde, bei dem Ergebnis der freien Wahl für eine Volkskammer der DDR, es gibt eine klare Mehrheit für eine Wiedervereinigung. Von da an habe ich auch unterstützt die Idee. Ich bin nach Saarbrücken gefahren und habe mich zeigen lassen, den Vertrag, den 1955 das Saarland mit der Bundesrepublik geschlossen hat, mit einer großen, starken Absicherung der Interessen der Wirtschaft im Saarland, aber auch der Menschen. Aber ich fand überhaupt kein Gehör, sodass wir dann wirklich einen Sturzfluch in die Einheit hatten. Ich habe zu denen gehört, die von Parteien aus Außenstehenden nicht viel gehalten haben. Und ich war noch bis März, April 1990 der Meinung, Parteien sind etwas Zweitrangiges. Die Dinge werden geregelt von Spitzenpolitikern. Und wenn man eine wichtige Position in der Kirche hat, dann kann man jederzeit auf die Leute losgehen und ihnen sagen, was man für richtig hält. Ich habe zwei Dinge dann sehr schnell lernen müssen. Das eine ist, dass auch die evangelische Kirche in der DDR völlig uninteressant wurde nach der Wiedervereinigung. Das war die eine Erfahrung. Und die andere war, dass die Möglichkeit der Einflussnahme über Parteien ganz wichtig ist. Ich bin dann angesprochen worden im Juli von zwei Vertretern der SPD Brandenburg, ob ich nicht bereit wäre, da mitzumachen. Und wurde dann aufgebaut als Spitzenkandidat, wahrscheinlich in der Überlegung, der ist bekannt, der ist durch seine kirchliche Tätigkeit und seine humanitären Aktionen bekannt im Lande, und mit dem schaffen wir das vielleicht. Und es war dann so, dass Brandenburg als einziges Ostland eine sozialdemokratische Mehrheit hatte, und ich wurde dann Anfang November zum Ministerpräsidenten gewählt, auch mit mehr Stimmen, als die Partner gemeinsam hatten. Das waren Sozialdemokraten, Liberale und Grüne. 2002 war ein Wahljahr für den Bundestag, und Gerd Schröder hatte den Eindruck, es ist für ihn gut, wenn er bei seinen Auftritten im Osten sozusagen ein Herold hat, einen Trompeter vorneweg, der sagt, der Mann ist in Ordnung, den könnt ihr wählen. Und das war dann sozusagen meine Funktion. Ich habe die Gelegenheit genutzt, ihm zu sagen, macht bitte ein Ministerium für Bauen, Wohnen und Verkehr, da ist genug Geld da und da kann man eine Entwicklung im Osten fördern. Bauen, Wohnen und Verkehr hielt ich für ein Ressort, das wichtig ist, auch für den Osten, zumal mit dabei verbunden waren die Aufgabe Koordinierung des Aufbaus Ost. Da kann man eine Menge machen. Infrastruktur ist das A und O für wirtschaftliche Entwicklung. Für mich war das Wichtigste, dass ich den Leuten im Osten klar gemacht habe, wir können nicht nur alleine abkassieren. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass im Westen Deutschlands große Engpässe im Verkehr gibt. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass auch Städte im Westen Deutschlands Umstrukturierungsprobleme haben. Ich kannte Gelsenkirchen, ich kannte Dortmund. Ich wusste, dass sie zum Teil sehr viel schlimmer dran sind als Cottbus oder Chemnitz. Dass man die Mittel einsetzt nach Bedarf, nicht nach Himmelsrichtung. Das war eigentlich die wichtigste Weichenstellung, die ich da erreichen konnte. Die nachwachsende Generation kann stolz sein darauf, was in der DDR unter schwierigsten Bedingungen geleistet wurde, durchgestanden wurde, wie Verbindungen und Freundschaften und Familien zusammengehalten wurden. Und sie sollen sich nicht einreden lassen oder die Vorstellung entwickeln, dass sie zweitrangig in Deutschland sind. Sie sind diejenigen, die Einheit ermöglicht haben und die in den letzten 25 Jahren auch weiterhin schon das Instrumentarium, die Spielregeln der neuen deutschen Einheit gelernt haben. Es ist lange Zeit versäumt worden, dass nicht nur die Elemente wirtschaftlicher Umbruch, politischer Umbruch zu beachten sind, sondern auch die mentale Komponente. Die Umstellung der Menschen auf eine völlig neue Gesellschaft, von einer Bevormundungsgesellschaft, die auch von manchen als vorteilhaft empfunden wurde, weil man immer gesagt bekam, wo man hin sollte und am letzten Endes kaum jemand fallen gelassen wurde, zu einer Gesellschaft, in der es vom Einzelnen abhängt, wie er sich behaupten kann. Vom Kirchenmann zum Verkehrsminister. Der frühere Ministerpräsident Manfred Stolpe, der gerade 80 Jahre alt geworden ist, in der WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten. Eine Sendung von Almut Horstmann. Die nächste, die in der Reihe Erlebte Geschichten erzählt, ist Raffaela Händler, Medizinerin, Ordensfrau, die seit Jahrzehnten in Tansania wirkt. Zu hören am kommenden Donnerstag, Frohen Leichnam, um 18.05 Uhr und noch einmal um 22.30 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.